Grabschrift eines gewissen Physiognomen von Friedrich von Schiller. Wes Geistes Kind im Kopf gesessen, konnt er auf jeder Nase lesen, und doch, daß er es nicht gewesen, den Gott zu diesem Werk erlesen, konnt er nicht auf der seinen lesen.